Hey people! Hey Leute! Where have you been? Wo wart ihr? We have been busy here. Wir waren hier beschäftigt. Loving and serving the people with the message of God. Mit der Botschaft Gottes die Menschen lieben und ihnen dienen. So, I'm going to start a new series, which I call the three U's. Ich beginne eine neue Serie. Eine Serie, die ich die drei Du nenne. So, the three news is something that is very important for you to comprehend. Es ist sehr wichtig, die drei Du zu verstehen. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because the you that you focus on and believe in will actually determine how you live. Das Du, woran du glaubst und du dich fokussierst, bestimmt tatsächlich, wie du lebst. So, there are three yous that everybody sees. Es gibt drei Du, die jeder sieht. That exist. Die existieren. But the question is not which yous exist, but which you do you yourself perceive. Die Frage ist nicht, welche Du es gibt oder welche Du wahrnimmst. And this will help you live a victorious life. Und das wird dir helfen, ein siegreiches Leben zu leben. So the first you is the you that other people see. Das erste Du ist das Du, das andere Menschen sehen. Do you know, it is something that we have to learn. Weißt du, es ist etwas, das wir lernen müssen. How are we so offended, so upset by what other people see in us? Warum sind wir so verärgert, so angegriffen bei dem, was andere in uns sehen? How do we worry about how other people see us? Wie sorgen wir uns doch darüber, wie andere uns sehen? Now, I'm not talking just live careless and don't care what other people think. Ich spreche nicht davon, lebe einfach sorgenfrei und kümmere dich nicht darum, was andere Menschen denken. No, that's not what I'm talking about. Nein, davon spreche ich nicht. But there will be people that will see you as a failure. Aber es wird Menschen geben, die dich als Versager sehen werden. Do you know, Debbie told me yesterday. Weißt du, Debbie hat mir gestern erzählt, that she's reading a book by Joyce Meyer. Dass sie ein Buch von Joyce Meyer liest. And in the book she read something really incredible. Und im Buch las sie etwas wirklich Unglaubliches. That everybody saw a failure in Joyce Meyer. Dass jeder Joyce Meyer als Versagerin sah. She was sexually abused by her own father. Sie wurde sexuell missbraucht von ihrem eigenen Vater. She had a marriage that didn't work out. Ihre Ehe funktionierte nicht. Was in a mess. Ihr Leben war in einem Chaos. And everybody saw her as a failure. Und jeder sah sie als Versagerin an. But she decided to prove the people that she's not a failure. Sie entschied, den Menschen zu beweisen, dass sie keine Versagerin ist. Look, if you worry how people see you, wenn du dir Sorgen machst, wie Menschen dich sehen, if you put your focus on how people see you, wenn du deinen Fokus darauf legst, wie andere dich sehen, pay close attention to what I'm saying. Passe sehr gut auf, was ich sage. Whatever you put your focus on is what gets your attention, and whatever gets your attention is what you will become. Worauf du deinen Fokus legst, wird deine Aufmerksamkeit haben, und was deine Aufmerksamkeit hat, ist das, was du werden wirst. So if people see a failure in you and you put your focus on that, then in the end you will be a failure. Wenn Menschen dich als Versager sehen und du deine Aufmerksamkeit darauf legst, dann wirst du am Ende ein Versager sein. And then your heart will say this. Und dann wird dein Herz Folgendes sagen. They are right. Sie haben recht. That's so ridiculous. Das ist so lächerlich. Do you know, look what the Bible says in 1 Corinthians 4, verse 5. Schau, was die Bibel sagt in 1. Korinther 4, Vers 5. It says, therefore judge nothing before the time until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsel of the heart. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. I mean, Paul is writing to Christians. Ich denke, Paulus schreibt an Christen. And he's saying that nobody can see the things of the heart. That's why we must not judge. Er sagt, dass niemand die Dinge des Herzens sehen kann. Deshalb darfst du nicht urteilen. You see, there are so many people that saw a you that has nothing to do with the real you. Siehst du, es gibt so viele Menschen, die in dir ein Du sehen, das nichts mit deinem wahren Du zu tun hat. Because this is the sad thing. Das ist das Traurige. That people judge according to their own heart, not really what they see. Dass Menschen gemäß ihrem eigenen Herz urteilen, nicht wirklich gemäß dem, was sie sehen. Do you know, there is a scripture that has really gripped me when I was a young guy. Es gibt eine Schriftstelle, die mich wirklich ergriffen hat, als ich ein junger Mann war. I believe it's in the prophet of Isaiah. Ich glaube, sie steht in Jesaja. Where the Bible says that Jesus will judge righteously, not according to what he sees or hears. Wo die Bibel sagt, dass Jesus gerecht urteilen wird, nicht nach dem, was er sieht oder hört. Isn't that incredible? Ist es nicht unglaublich? That when Jesus comes, the prophet told us. Dass wenn Jesus kommt, sagt uns der Prophet. It's in Isaiah chapter 11, verse 3. In Jesaja 11, Vers 3. So when Jesus comes, the prophet told us, he will not judge according to what he sees and what he hears. Wenn Jesus kommt, so sagt der Prophet, wird er nicht urteilen gemäß dem, was er sieht oder was er hört. Look at this verse. Schau dir diesen Vers an. His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. But with righteousness he shall judge the poor and decide with equity for the meek of the earth. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Isn't that crazy that even Jesus, the Bible says, does not judge according to what he sees or hears? Ist es nicht verrückt, dass sogar Jesus, sagt es die Bibel, nicht urteilt gemäß dem, was er sieht oder hört? This is such a stronghold in the church and all over the world today. Dies ist so eine Festung in der Kirche und überall auf der Welt. People judge. Menschen urteilen. Jesus told us, do not judge. Jesus lehrte uns, urteile nicht. He told us that we should not try to take the splinter out of the brother's eye, but we should first take the big beam out of our own eye. Er lehrte uns, dass wir nicht versuchen sollen, den Splitter aus dem Auge des Bruders zu nehmen, sondern zuerst sollen wir den dicken Balken aus unserem eigenen Augen nehmen. So you have to understand that you that people see must not concern you. Du musst verstehen, dass das Du, was die Menschen in dir sehen, dich nichts angeht. Because they see the outside. Denn sie sehen das Äußere. They don't see what's going on deep inside of. Sie sehen nicht, was tief im Inneren in dir vor sich geht. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.